Während Frodo auf die Elbin Galadriel trifft, die ihm wertvolle Erkenntnisse über die Zukunft verrät, fehlt solch ein Rendezvous beispielsweise in Die Tribute von Panem. In den unterschiedlichen Ausprägungen der Heldenreise tauchen jedoch in der Regel die hier aufgeführten 12 Schritte konsistent auf. Für die Benennung der einzelnen Stunden der Heldenuhr haben wir uns verschiedener Werke bedient, um die verschiedenen Facetten der Heldenreise zu präsentieren. Erstens: gewohnte Welt. Die Reise jedes Helden fängt in einer für ihn gewöhnlichen Welt an. Dorothy, die Heldin aus dem Zauberer von Oz, befindet sich im grauen Kansas. Neo aus dem Film Matrix im grünstichigen Büro. Ellen Ripley wacht in ihrem Raumschiff auf. Frodo will nur seine Ruhe im schönen Auenland. Und doch ahnt man schnell, dass hier etwas nicht stimmt oder den Heldinnen selbst etwas fehlt. Manche sind Misfits wie Neo, Außenseiter, gequält von dunkler Vorahnung. Andere dagegen scheinen zufrieden, so wie Frodo, weil sie ihre Bestimmung noch verdrängen. Doch eine leise Sehnsucht nach Veränderung steckt in fast allen Helden. Zweitens: Knock, knock, Neo. Time to wake up. Das Abenteuer ruft. Die vertraute Welt wird von außen erschüttert und etwas zwingt die Heldinnen zum Handeln. Luke Skywalker erhält im Krieg der Sterne einen Hilferuf von Prinzessin Leia. Die Königin der Nacht bittet Tamino in der Zauberflöte um die Rettung ihrer Tochter aus Sarastros Gewalt und verspricht sie ihm im Falle seines Erfolgs zur Frau. Harry Potter bekommt einen Brief, beziehungsweise sehr viele, aus Hogwarts in den schrecklichen Ligusterweg geschickt. T. Kellers Vater stirbt in Black Panther. Wakanda braucht einen Thronfolger, die Welt einen neuen Black Panther. Bei Alice erfolgt der Ruf in Gestalt eines weißen Kaninchens. Ebenso bei Neo, der es als Tattoo bei einer Begleiterin entdeckt.